So leben die einen. Die anderen aber... Am Morgen durch die große Stadt, wo Staub statt Tau vom Himmel fällt, marschiert das Heer, das große graue Arbeitsheer. Zur Maschine ruft sie das Geld, unser Brot gib uns heute, Herr der Welt, der du das Geld erfunden. Morgens in der großen Stadt, wo Staub statt Tau vom Himmel fällt, beginnt der Tanz, der Räder- und Maschinentanz. Alle tanzen mit, Schritt um Schritt, denn es trägt den Tod in sich, wer müde wird, ob die Sonne auch scheint. Dunkel ist unser Weg nach Brot. Wir marschieren vereint, der Weg führt uns von der Not zum Tod. Wir sehen der Arbeit her, wir marschieren durch die graue Stadt. Unser Schritt ist schwer, von uns sind viele nicht satt. Am Morgen durch die graue Stadt,